Ja, und herzlich willkommen zu unserer Analyse der Bundestagswahlen 2009. Mit mir im Studio der Daniel. Guten Tag. Und Matthias. Hallo. Und auch ich heiße Sie herzlich willkommen. Und fangen wir zuerst den Politikwissenschaftler der Universität Duisburg, angehenden Politikwissenschaftler Daniel, deine Einschätzung. Das war wirklich eine sehr beeindruckende Wahl, die wir da gesehen haben. Ich denke, inwiefern beeindruckend? Ich hätte nicht gedacht, dass die SPD so viele Prozentpunkte verliert. Das ist das schlechteste Ergebnis, was sie jemals hatten in der Bundestagswahl. War nicht abzusehen. Interessant ist dann natürlich auch, dass die kleineren Parteien, gerade die Linke, ordentlich zugelegt hat. Ich würde mal sogar so weit behaupten, dass wir die Linke nicht mehr als kleinere Partei abstufen können. Wie ich im Fernsehen gehört habe, gibt es jetzt die großen Parteien, die mittleren und die kleinen. Wirklich? Und die kleinen sind alle nicht drin. Ja, also ich glaube, bei... Also unter kleinen lässt man jetzt schon die, ich meine, im Fünf-Parteien-System spricht man dann schon von Parteien und den sonstigen. Oder ich meine, das ist jetzt die Frage, bei 22% SPD kann man dann noch von einer Volkspartei sprechen? Ich sage ja auch nicht Volkspartei, aber von einer großen Partei. Und die Frage ist, wie lange ist sie noch groß? Habt ihr das aktuelle Titanic-Titelseite gesehen? Da hüpft Steinmeier oder freut Steinmeier sich und die Titelzeile ist, die SPD knackt die 5%-Hürde. Oh, spitze. Kennst du das Titelbild der Weltkompakt? Nee. Das war schwarz-gelbe Koalition und dann siehst du die Biene Maya und Willi. Und Willi hat diesen dümmlichen Gesichtsausdruck wie der Westerwelle in der Elefantenrunde. Das fand ich ziemlich gut. Naja, in der Z war doch die Karikatur in der Westerwelle Merkel, die über die Ziellinie zieht, die auf einer Tigerente reitet. Ja, die Tigerente. Das ja, aber ich meine, aber die Elefantenrunde war doch mal echt, die hatte doch was. Also das, was man beim TV-Duell nicht hatte, wo sie sich noch alle lieb hatten, wie sie sich da gezofft hatten, war echt top. Ja, aber Moment mal, ich bin Wähler und ich habe eine Meinung. Ich will diese Elefantenrunde vor der Wahl haben. Ich will vorher, dass sich Steinmeier oder Merkel mit den Westerwelle, Trittin und Gysi und Lafontaine auseinandersetzen müssen. Das hätte ich gerne vorher gesehen und nicht erst nachher. Und dann musste ich mir die ganze Zeit dieses Grinsen von Westerwelle ansehen. Es war fürchterlich. Ja, und du hattest ja das spannende TV-Duell und irgendwie eine Woche oder ein paar Tage später habe ich zumindest auf RTL das gesehen, wie die Kleinen sich dann da gezofft hatten. Wobei das Interessante war, dass sich alle drei irgendwann mal über die Einspieler aufgeregt hatten, die in die typische Richtung Politiker sind sowieso alle böse gingen und dann und alle drei gesagt haben. Man kann sich das ansehen. Ich habe es auf deinen, als du mir das empfohlen hast, habe ich es mir nachher angesehen und es ist eine großartige Szene. Gerade wenn Gysi dann nachher sagt, ja, warum regt ihr euch so auf? Das passiert uns dauernd. Und das war wirklich ein grandioser Beitrag. Und aber das die hast wollen du, uns hast du alle bei, ins Armenhaus führen. Ja. Wo hast du das gesehen? Bei RTL Now oder gibt es das schon bei YouTube? Nee, du musstest auf die rtl.de-Seite gehen und dann konntest du da irgendwie drauf rumklicken. Ich hoffe, jetzt nach der Wahl lassen die das noch ein bisschen drin. Das war schon ziemlich gut. Wir müssen mal gucken, ob wir das mit ein bisschen raussuchen noch kriegen können. Aber das war wirklich beeindruckend. Und die Frage ist, ich meine, wir leben in einer schnelllebigen Medienwelt, ob sich das jetzt nochmal jemand ansehen möchte. Ich meine, obwohl dieser Dreikampf, der ja auch einen Tag nach der Bundeskanzlerdebatte gestartet hat, der war ja schon wieder eindeutig besser. Ne, als die drei kleineren Parteien sich gegenseitig die drei kleineren prügeln, also ich haben sich ja auch nicht alle lieb gehabt. Ich mache das aber ja auch hauptsächlich darauf verantwortlich, dass wir beim Kanzlerduell vier Journalisten dabei hatten, die alle ihre Redezeit streiten mussten. Das hat man am nächsten, und dann hat man nur zwei Antworten. Beim nächsten Tag waren das zwei Redakteure, die haben ein Stichwort gegeben und dann haben sich alle drei über ihre Redezeit gezankt. So hätte das sein müssen. Ja, und da hatte man das Gefühl, Moment mal, wer zankt denn hier um welche Redezeit? Vor allen Dingen, wenn Illner dauernd ins Wort fällt und man hat das Gefühl, da wollen sich auch noch ein paar Leute selbst in Szene setzen. Gleichfalls muss mir jede halbe Stunde Peter Klöppel sagen, wer wie viel Redezeit hatte. Fand ich auch ja. Jetzt sind wir Peter von den Klöppel Wahlen allerdings auch schon weit weggerückt, ne? Ja. Patrick, was sagst du denn als angehender Politikwissenschaftler dazu? Tja... Das hast du ja schon, vieles hast du ja schon gesagt. Also ich fand interessant, SPD und CDU, also die hast du ja gerade nicht genannt, als vektiv. Und ja, ich bin mal gespannt, wie die sich die nächsten 5 Jahre schlagen und wie die Kleinen nach diesen 5 Jahren aussehen. Also ich glaube, für die SPD war es sogar ein Glück, dass sie nicht mehr in der Regierung sitzen müssen, weil nochmal große Koalition hätte wahrscheinlich dafür gesorgt, dass sie noch weiter abstürzen. Und die Theorien, die höre ich jetzt dauernd, dass sich die SPD in der Opposition irgendwie ihre Kräfte sammeln müsste. Naja, ich glaube, sie kann sie nur eher fangen als in der Koalition. Ob sie das Vertrauen wiedergewinnt, ist ja dann noch eine ganz andere Frage. Naja, offensichtlich ist die SPD die große, ne, die für Agenda 2010 oder Mehrwertsteuererhöhung ist der große Verlierer der großen Koalition gewesen. Und das haben die Leute abstrafen wollen. Ja, das hatten sie vorher ja schon und dann jetzt noch stärker. Ja. Darum gucken wir alle in Richtung Mai, wenn NRW dann die Landtagswahlen sind. Aber natürlich eine Frage bleibt noch. Was denkt ihr, wie viele Ministerressorts Karl Theodor von zu Gutenberg bekommt? 5, 6? Der Superminister. Superminister. Aber, da gibt es ganz tolle YouTube-Videos von ihm, als strahlender Held in dem Bundestag anzieht. Ich glaube, es gibt auch eins von Guido Westerwelle, wie er Englisch auf einer Konferenz redet. Ich habe es nur gehört, aber das soll auch sehr interessant sein. Westerwelle Außenminister, oh mein Gott. Ja, aber ich meine, Gutenberg wird doch bestimmt nicht nochmal Wirtschaftsminister. Das wird sich die FDP nicht nehmen lassen. Nee, das glaube ich auch nicht. Naja, gut. Aber es gibt keinen Rollenspielminister, das kann ich schon mal voraussagen. Ja. Wir werden erstmal sehen, wie viele von den Versprechen jetzt gehalten werden. Da müssen wir alle als Wähler schon deine Stimme. Jetzt bist du 4 Jahre. Jetzt musst du 4 Jahre einfach gucken, was sie machen. Ja, das Problem ist, egal, was die jetzt die ersten 2, 3 Jahre machen, entscheidend wird sowieso nur wieder, wie das letzte Wahljahr dann wieder entscheidet. Hier 30% sind unentschieden, waren diesmal noch vor der Wahl. Ich habe es nicht begriffen. Also 30% sind gar nicht hingegangen. Ja, okay, das ist auch nochmal natürlich eine Zahl. Das ist nochmal nicht ganz so schlecht, oder? Oder ist die Zahl auch... Nee, das ist schon sehr schlecht. Ja. Also das war, glaube ich, auch die geringste Wahlbeteiligung. Ja. Und welche Stadt hat wohl geführt in der negativen Wahlbeteiligung? Oh, da bin ich nicht mehr ganz sicher, aber irgendwo führen wir auch bei Schalke in der Nähe. Ja. Irgendwie, ich glaube, 66% oder 62%. Ich habe es nicht mehr im Kopf, was heute Morgen in der Zeitung stand. Ja, traurig, wenn die mal alle SPD gewählt hätten, wer weiß, was wir da gehabt hätten. Aber SPD, der Kandidat hat hier skurrilerweise das beste Ergebnis bundesweit geholt. Also das ist verkehrte krass. Welten. Die haben ja dann die Karte gehabt vom Ruhrgebiet und ja, es ist beeindruckend. Also da neben vielen schwarzen Flächen sieht man dann so wie bei den Asterix-Comics. Rote Hochburgen. Ne? Ja. Rote Hochburgen. Egal was da passiert, wird trotzdem rot gewählt. Ist interessant. Man hat ja auch immer noch das Gefühl, in manchen Regierungen würden die Leute meinen, wir würden nur noch von der SPD regiert werden hier. Ja, das stimmt. Naja, okay. Kommen wir dann mal zum Rollenspiel. Und Matthias, was hast du in dieser Woche Spannendes gemacht? Dementsprechend kommen wir noch nicht ganz zum Rollenspiel, aber darauf wirst du uns sicherlich gleich hinführen, denn ich möchte nur kurz darüber sprechen und wer weiß, in wie viele Herzen ich da steche. Ich habe mir die innerhalb der letzten Woche in zahllosen, schlaflosen Marathonnächten die 4 Staffeln von Star Trek Enterprise angesehen. Da gibt's nur 4? Ja, es gibt nur 4. Das wurde nachher abgesetzt, zum Leidwesen vieler Fans, denn gerade als die Leute die 4. Staffel gesehen haben, da wurden, glaube ich, die Director ersetzt. Ich glaube, die Buchautoren nicht, aber man merkt deutlich, dass sich die Serie verändert, wenn man Staffel 1, 2 und 3 beobachtet. Und das geht dann, auch Kritiken zufolge, ich habe mich ein bisschen eingelesen, stark bergab. Und die 4. Staffel, in der leider schon entschlossen wurde, die Quoten sind viel zu schlecht, die geht nochmal bergauf mit einem... das Finale ist wieder leider traurig. Auch ich habe die ersten beiden Folgen der Staffel 4 sind großartig. Wo mir eingeredet wurde, da kannst du wieder viel erwarten, offensichtlich soll die wieder sehr gut sein, habe ich leider in die Augen von Nazi-Aliens gesehen. Und, bitte was? Nazi-Aliens? Ja, und Aliens in SS-Uniformen, also... Wieso? Ist das wirklich? Das ist dann eine... Ja, da gibt's diese... Das Problem ist, der Metaplot ist der temporale Kalte Krieg. temporal Kalterkrieg. Ja, ihr habt es begriffen, es geht um Aliens, die in die Zeit reisen und dauernd die Zeit verändern. Und neben zahllosen Logiklücken, die natürlich da nicht ausbleiben können, können es die Ami-Autoren offensichtlich nicht lassen, wieder eine Nazi-Folge reinzubringen. Diesmal ist es kein Paralleluniversum oder eine Holodeck-Folge. Es sind ganz einfach Aliens, die in die Zukunft zurückreisen. Die Enterprise muss dann natürlich die Aliens davor, die Welt davor beschützen, dass die Aliens sich den Deutschen unterstützen. Und in diesem Fall sind wir in der Folge bereits, sind die Deutschen dann bereits in Amerika eingedrungen und haben da ihre Hochburgen angezettelt. Und dann sieht man so ein tolles Bildmaterial, in dem Hitler dann durch New York reist und sich dann alles ansieht und dann Empire State Building, alles mit Nazi-Flaggen und so besetzt. Es ist großartig, großartig. Technisch gesehen muss ich allerdings sagen, hat mir das eigentlich ganz gut gefallen. Kann meiner Meinung nach aber in keinster Weise mit The Next Generation oder Deep Space Nine mithalten. Und ich bin kein Fan von Voyager, das will ich dazu sagen. Habe ich auch noch nicht. Okay. Nicht gesehen. Ich habe keine Folge von dieser Serie gesehen. Ich mag Captain Kirk und damit ist Star Trek zu Ende. Eigentlich mag ich eher William Shatner anstatt. Ja, du bist Captain da so Kirk überhaupt nicht für. Dann okay. Deswegen, da wollen wir. Nein, hier interessiert Patrick, mich nicht komm, so hier. Sehr. Next Generation, ja, also, Deep Space Nine, Voyager, Enterprise. Favorit. Ich habe ja, diese Next. Eins muss ich noch sagen. Also ich habe diese Next Generation Folgen alle gesehen. Die liefen ja alle irgendwann mal im Nachmittagsfernsehen. Da gibt es wirklich sehr schöne Folgen, die man auch wunderbar fürs Rollenspiel benutzen kann. Aber also ich war auch lange Zeit. Es kann nur Captain Kirk geben. Und dann habe ich mir TNG angeguckt. Fand ich sehr. Aber DS9 finde ich immer noch am besten, weil es diesen zusammenhängenden Plot irgendwann hat. Und Babylon 5 finde ich großartige auch finale genial. Folgen am Ende, oder? Also das muss ja, sagen. Also das ist echt, wie gesagt, Babylon 5 finde ich auch ziemlich genial, gerade wegen diesen zusammenhängenden, zumindest die ersten 4 Staffeln. Ich glaube, die 5. ist, wo der Krieg vorbei ist, ist dann wiederum langweilig. Aber so ist das eben. Also tue mich schwer, das Ganze zu empfehlen. Erste Staffel ist eigentlich ganz interessant, dann wird es immer wieder schwächer. Aber wenn man sich dann vielleicht noch bis 3 durchgekämpft hat, dann kann man die vielleicht noch über sich bringen, um sich die Staffel 4 anzusehen. Und da sind wieder einige Folgen, sind wirklich Knüllerfolgen, die wirklich sehr gut gelungen sind. Unter anderem ein, ich weiß nicht, ist dir das als DS9-Fan noch bekannt, dieses böse Paralleluniversum, in der, da ist dann die Föderation, ist dann ein Imperium, in der die Enterprise und die ganzen Schiffe sind dann alles Kriegsschiffe. So, ja, wo, ja, das soll es sowas in DS9 gegeben haben. Also, ne? Sowas ist auch gesagt und das ist ein Highlight der Staffel. Also, damit möchte ich aber auch schließen. Okay, bleiben wir gleich bei Fernsehsendungen. Ich habe nämlich was Tolles entdeckt. Es wird nämlich am 16. Oktober werden die 3. und die 4. Staffel der besten Sherlock-Holmes-Serie aller Zeiten auf Deutsch erscheinen. Und zwar ist es die Serie mit dem besten Darsteller von Holmes, nämlich Jeremy Brett. Und ja, damit hat, glaube ich, niemand gerechnet, dass diese Staffeln jemals erscheinen werden, zumindest auf Deutsch. Die werden sogar extra neu synchronisiert, also ganz großes Kino. Nur die 3. und die 4.? Die ersten beiden gibt es schon. Ach so. Bleiben wir noch kurz bei Sherlock Holmes. Ich habe nämlich noch was. Ich habe nämlich diese Woche einen Roman zu Ende gelesen. Und zwar geht es um einen Sherlock Holmes Roman, der von Daniel Stesshauer geschrieben wurde. Und der Roman heißt Sherlock Holmes und der Fall Houdini. Es geht natürlich, es ist also keine Geschichte, die von Conan Doyle geschrieben wurde, sondern ein weiterer Autor hat sich dann der Sherlock Holmes Figuren bedient und hat dann einen Fall um Harry Houdini gesponnen. Wirklich gutes Buch, also wer diese Sherlock Holmes Geschichten mag, sollte sich das Buch angucken. Fand ich sehr unterhaltsam, top Buch. Das war's von mir. Ja, ich könnte jetzt anfangen mit, dass ich mir die erste Staffel von Two and a Half Men gekauft habe. Aber sehr großartige Serie. Ja, ich finde momentan das top Beste in diesem Bereich. Nein, aber ich leite mal zum Rollenspiel über. Ich habe nämlich Mephisto, die alte Ausgabe, nein, also die aktuelle, aber sie wird im nächsten Monat ersetzt, endlich mal gelesen oder mir durchgeblättert mit einigen interessanten Artikeln drin. Also zum Beispiel zu DSA gibt es Meisterpersonen, wie sie in diesem, da kommt bald ein Kompendium zu raus und wie die da dargestellt werden, finde ich schon ziemlich interessant. Zum Beispiel so ein reisender Journalist wäre der falsche Begriff, aber so ein für den aventurischen Boten eben, der dargestellt wird, auch mit Geheimnissen für die Zukunft und so. Das Problem ist, der wird jetzt erst geboren in unserem Kampagnenlauf. Was noch sehr interessant war, war ein Artikel über Gut und Böse im Rollenspiel. Also erstmal die Frage, wieso müssen die Charaktere überhaupt immer die Guten spielen, aber auch so Sachen, wie man in einem Kampf so einen Moralfaktor einbauen kann. Also die Stadtwache, die man bekämpft, ist ja nicht unbedingt böse, obwohl man sie töten muss, um da hinzukommen. Und da so ein Moralding aufzubauen, anstatt zu sagen, du hast jetzt Wache 3 besiegt, sondern mit Namen zu arbeiten, mit Familie zu arbeiten und solchen Geschichten. Also ein interessanter Artikel, der über das hinausgeht, was man vielleicht so erwartet in Bezug auf, hey, lass uns doch mal böse Charaktere spielen oder gute aber Charaktere. Aber auf den Punkt von gerade, da kann ich nur drauf rumpochen, das ist immer wieder toll und erschütternd für die Leute, wenn die sich gegen mehrere Banditen oder ähnliches zur Wehr setzen, töten einfach irgendwelche, also völlig emotionslosen und vor allen Dingen gesichtslosen Fieslinge und man lässt am besten, nachdem der erste niedergeschossen wurde, lässt man einen anderen aufschreien, oh mein Gott, sie haben Johnny getötet und man wird wissen, wer ist Johnny, hätten wir den kennen müssen, was ist hier gerade los? Die meisten Leute rechnen einfach gar nicht damit, während einer Rollenspielrunde und während eines x-beliebigen Kampfes. Ja, das ist ja ein Mitarbeiter von Dr. Evil, ne? ja, oder ich meine, wer sagt denn, dass sie nicht plötzlich, am Abend werden sie irgendwo eingeladen auf einen Trunk und feiern friedlich mit der Runde und am nächsten Tag müssen sie den Typen da zur Seite schaffen, weil der eine Stadtwache ist und solche Geschichten. Also das Simpelste, um darauf einzugehen, sind die Artikel von hier, wie ist das noch? Blackjack's Corner. Können vielleicht nochmal in die Shownotes reinpacken. Großartige Artikelserie, sehr, sehr alt, kennt wahrscheinlich schon jeder. Und wer sie nicht kennt, sollte sie durchlesen von einem fiesen Shadowrun-Spielleiter. Und bei dem war das, der hat das damit abgehakt, dass er gesagt hat, ja, es geht um Konsequenzen. Jeder, den man tötet, der hat vielleicht eine Frau, hat vielleicht Kinder, hat Brüder, hat Verwandte, Leute, die ihn kennen, Freunde, die ihn mögen und mit denen sich Spieler eventuell später noch auseinandersetzen müssen. Aber das soll heute nicht unser Thema sein. Könnte aber mal irgendwann. Könnte irgendwann tatsächlich mal unser Thema sein. Heute soll es eher um das Thema Belohnungen gehen. Und zwar habe ich überlegt, es gibt zwei verschiedene Arten von Belohnungen. Es gibt einmal Belohnungen, die irgendwie mit dem System verhaftet sind. Das heißt also Erfahrungspunkte, Verbesserungen des Charakters und so. Also sowas. Irgendwelche regeltechnischen Auswirkungen. Genau, regeltechnischen Auswirkungen. Und auf der anderen Seite gibt es eben Belohnungen, die dann eher im Setting verhaftet sind. Also solche Dinge wie ein besonderes Zauberschwert, was ich bekommen habe, irgendwelche Kontakte oder irgendwie was anderes. Aber fangen wir erstmal an mit den Dingen, die regeltechnisch abgedeckt sind. Also, Erfahrungspunkte. Matthias, was sagst du denn zu Erfahrungspunkten? Juhu, ich wurde nicht als Erster gefragt. Die Grundmotivation eigentlich erstmal eines jeden Spielers. So hatte ich früher bei großartigen D&D-Runden immer das Gefühl, man hangelte sich von Spielrunde zu Spielrunde und nur um endlich zu wissen, wann man endlich in Stufe 4 aufsteigt. Das Problem ist, glaube ich, hatten wir das schon mal angesprochen über die Trennung, dass man und durchaus mal unterschiedliche Erfahrungspunkte ja, an. Ja, hatten wir ja, schon ist, mal. Ja. Genau. Die Frage ist, was soll ich dann noch dazu sagen? Also, es ist, glaube ich, das Standardmittel, um gutes Rollenspiel und so weiter zu belohnen. Aber ja, wie gesagt, das ist ein Automatismus, oder? Das ist kein direkter Belohnung. Ich meine, wie gesagt, wir hatten es ja schon mal. Nach jedem Spielabend weiß jeder, ich streiche jetzt hier meine, wie viel kriege ich dieses Mal? So und so viele Erfahrungspunkte. Technisch gesehen, bei etlichen Systemen sind das vorgefertigte, je nach Begegnung. Oder manche Spielleiter, vorzugsweise ich kenne solche Leute, die machen einfach pro Spielabend vielleicht einen festen Beitrag oder machen es davon abhängig, was an dem Spielabend geschafft wurde. Also da muss ich sagen, ist das in dem Sinne, Belohnung ist schwierig. Ich hab immer so das Gefühl, dass das so eine beiläufige... Es geht ja um mehr als das. Also es geht ja nicht darum, das habt ihr an einem Abenteuer erreicht an dem Abend. Dafür kriegt ihr so ein... Also für mich gibt es auch erstmal einen Pauschalbetrag sozusagen, den ich dann bei guten Aktionen gibt es dann für Einzelne noch was drauf. Das ist ja dann der Belohnungsaspekt. Das eine ist ja das Normale, was du sowieso bekommst. Und das andere ist ja sozusagen der Bonus, weil du eine besonders schöne Szene an dem Abend ausgebracht hast, eine gute Idee hattest, gut dann bestimmte Konfliktsituationen ausgespielt hast. Das ist ja so ein Zusatz. Genau. Das Problem dabei ist natürlich, wenn nicht alle irgendwie auf einem Niveau sind und sich das ausgleicht, hast du womöglich irgendwann einen riesigen Vorsprung, wahrscheinlich nicht, es geht ja nicht um, aber es gibt eben ein Ungleichgewicht dann in der Gruppe, aber gut, das muss man dann ausbalancieren können. Ich meine, was allerdings selbstverständlich auch bei, wie haben wir das jetzt genannt, Setting-relevanten Belohnungen auftritt. Ne? Ich meine, ich kann meine Leute, also du hast genauso ein Ungewicht, wenn ich jetzt sage, ach, mein Krieger, der hat so eine tolle Szene hingeliefert, ich lasse da jetzt mal ein Langschwert des, was weiß ich, hier Feuerlangschwert oder was auch immer, was da extra liegen, nur für ihn. Oder ich weiß ganz genau, nur er kann es benutzen. Ne, das sind dann immer solche Sachen. Ja, gut, das ist klar. Was wichtig ist, um nochmal bei den Erfahrungspunkten zu bleiben, die Erfahrungspunkte verteilt ihr also und auch ich am Ende des Spieleabends. Ja. Richtig? Ja. Da würde ich jetzt ansetzen, denn in dem schönen Buch Play Dirty von John Wick, ich weiß, ich langweile euch damit, gibt es die These, dass erst am Ende die Erfahrungspunkte zu verteilen gar nicht so gut ist. Es ist viel toller, wenn man die Leute direkt belohnen kann. Direkt, während sie eine tolle Szene gemacht haben, gibt es sofort irgendetwas. Ja, settingabhängig können die Leute aber doch damit gar nichts anfangen. Ich kann einem D&D-Spieler... Wir sind noch beim System. Je nach System, aber auch können die Leute doch damit gar nichts anfangen. Ich kann im D&D-Spieler nicht sagen, hey, klasse, dafür kriegst du jetzt 300 Erfahrungspunkte. Bei Warhammer könnte ich sagen, da könnte er direkt in seine Liste gucken und sagen, boah, da kaufe ich mir jetzt die neue Verbesserung oder nicht. Aber bei D&D, da passiert erst was bei, ne, was weiß ich, 1000, 3000 und so weiter. Ja. Das ist natürlich das Entscheidende. Was will der, wenn ich dem sage, hey, du hast gerade 100 extra bekommen. Vielleicht gucken wir nochmal. Ist richtig. Da gibt es gibt aber dann andere Formen der Belohnung. Ja, genau. Und dazu würde ich nämlich jetzt kommen. Klar, die Erfahrungspunkte dann zu verteilen sind irgendwie sinnlos, wenn ich 300 Punkte gerade bekommen habe und ich brauche 5000, um in die nächste Stufe aufzusteigen. Klar, nur kurz, das ist völlig sinnlos. Nur kurz als Erwähnung, Erfahrungspunkte ist ja bei Cthulhu oder ähnlichen Systemen, gibt es das ja jetzt eigentlich eher nicht. Da sind solche Sachen natürlich automatisch schon gerade aktuell. Also sofort bei dem Wurf kann ich sagen, ja hier, mach den Haken dran für was weiß ich, Ausweichen oder Verborgenes erkennen. Da ist das ja schon drin eigentlich, was du hinaus möchtest. Ja, allerdings steigt da ja nicht sofort der Wert, wenn du den Haken bekommst. Ja, stimmt, das ist wahr, ja. Es ist nur die Option, dass du dich dann verbessern kannst, wenn der Spielabend zu Ende ist. Und damit sind wir wieder am Ende des Spielabends. Ich möchte aber direkt die Belohnung haben, wenn ich was Tolles gemacht habe. Und dafür gibt es eben Sofortbelohnung, wie eben diese Fate-Punkte aus dem Fate-System oder Fanmail aus Primetime Adventures. Oder eben auch die Drama Dice aus dem Siebte See-Rollenspiel, auch von John Wick. So, und das System finde ich eigentlich sehr nett, weil die Spieler dann sofort was haben für in die Hand. Wenn ich denen diesen Drama-Würfel gebe, dann ist das, ne, vielleicht in dem Regelsystem steht dann drin, vielleicht ist das so ein goldener Würfel, irgendwie sowas Besonderes, ne, was man dann eben nicht so häufig bekommt. Und du hast ihn dann in der Hand. Das ist viel wert, meiner Meinung nach. Ich meine, ihr könnt das ja selber bestätigen. Ihr habt ja Fate gespielt und ich habe euch ja diese Punkte gegeben. Ja, also, da möchte ich aber direkt darauf hinweisen, dafür brauche ich doch nicht John Wick. Ob das Fate-Punkte sind oder ob das die Action-Points sind oder ähnliches, die kann man immer für herausragendes Rollenspiel oder, ja gut, muss nicht immer herausragend sein, aber für gutes Rollenspiel kann ich doch diese Punkte immer verteilen. Was ist jetzt John Wicks Idee darüber? Gar nichts. Das tauchte nur da auf. Ah, okay. Ich weiß nicht, zugegeben, die meisten Systeme kennen sowas nicht, aber ich meine, genau, selbst bei D&D haben Action Points Einzug gefunden. Ne? Genau. Und wie bringe ich solche Dinge jetzt eben in andere Systeme rein? Gerade bei D&D zum Beispiel kann man das ja... D&D hat ja schon sowas mit den Action Points. Oh, ja, aber die sind sehr stiefmütterlich, ja. Und außerdem ist das vom Konzept her anders, weil die werden bei D&D 4, bei D&D 3.5 gibt es sowas nicht, außer durch Zusatzregeln in diesem Unearthed Arcana, meine ich. Bei D&D 4 ist es ja so, dass die Leute pro 3 Begegnungen einen zusätzlichen Actionpunkt bekommen, soweit ich das in Erinnerung habe. Ja gut, aber wenn du sowas einführst, gehst du ja eher aus dem System raus. Also um es mal so zu sagen, das heißt, dann könntest du auch so einen Punkt dafür benutzen. Also bei DSA gibt es sowas bisher nicht. Stimmt. Da wird es das in der nächsten, oder es ist angekündigt für dieses Meisterbuch, Wege des Meisters, was Ende des Monats, Anfang des nächsten kommen soll. Also auch so ein Heldenpunktesystem. Wenn du sowas hast, ist natürlich perfekt. Dann kannst du das über so ein Punktesystem regeln. Bei DSA, was es da noch gibt, sind spezielle Erfahrungen. Und die im Prinzip sowas sind wie das Häkchen bei Cthulhu, nur dass du es sofort machen kannst und es Abenteuerpunkte kostet. Also du kaufst dir bei DSA auch alles über Abenteuerpunkte, da gibt es eben nicht diesen Stufenanstieg. Von daher kann das da dann schon direkt eine Belohnung auch mitten im Abenteuer bieten. Ah, okay. Trotzdem dennoch interessant, dass offensichtlich Fate, Actionpunkte oder Drama Dice, wie immer wir sie nennen wollen, mittlerweile Einzug finden in jede Rollenspielecke, was? Ja, das stimmt. Die sind wirklich sehr weit verbreitet. Wobei jetzt natürlich die Frage ist, was man dann damit wirklich machen kann. Also wir haben ja gerade schon festgestellt bei D&D, was habe ich da? Boni auf Würfe und ähnliches, zusätzliche Aktion, ist nicht ganz vergleichbar mit einem Fate-Punkt, für den ich dann neue Gebiete erschaffen kann, vielleicht einen neuen Ort oder irgendwas umgestalten kann. Da ist ein Fenster jetzt auf einmal oder das Auto vom Feind springt nicht an oder wie auch immer. Aber ist ja nicht so, dass man es nicht in D&D irgendwie unterbringen könnte. Also gerade auch, wenn ich überlege, dass wenn man einfach mehr Punkte verteilen würde bei D&D 4, mehr von diesen Actionpunkten, also nicht nur bei Begegnungen, die irgendwie mit Kampf zu tun haben, sondern auch dann eben bei Begegnungen, die irgendwie soziale Interaktionen haben. Ja, ich meine, ich bin Fan davon jetzt, also dass man die Action Points, die gefallen, also die hätten, da glaube ich, waren wir uns jetzt leider sowieso alle einig, dass man die eher, dass man die ruhig verstärken könnte, ob das jetzt automatische Erfolge oder ähnliches sind oder vielleicht sogar kleine Veränderungen in der Spielwelt wie bei Fate. Aber das ist ja nicht der Punkt. Also wie die Belohnung dann ausfällt. Faktisch ist, vielleicht ist ja eher wichtig, wann ich sie ausgebe und warum. Aber vielleicht überlegen wir da nochmal separat auch drüber, wie man solche Systeme integrieren kann in bestehende Runden. Also Savage Worlds hat es ja auch mit Bennies, die auch fliegen. Und was bei denen noch ist, man kann es, ich weiß nicht, ob es eine optionale oder feste Regel ist, diese am Ende des Abenteuers auch in Abenteuerpunkte umwandeln, wenn man welche überbehält zum Beispiel. Da fließt das ja auch ständig, man kann Würfelwürfe wiederholen oder sowas. Auch nicht die Spielwelt ändern, glaube ich zumindest nicht, dass das geht. Aber da ist eben noch so diese Verbindung, ich habe am Ende noch welche über, okay, dann gib mir dafür so und so viele Abenteuerpunkte. Ich habe da noch einen Aspekt zu den Primetime Adventures zu sagen. Was ich sehr nett finde an diesem Fanmail-Konzept, ist es, dass die Spieler sich gegenseitig belohnen. Das heißt also, die Spieler haben selbst diese Fanmail-Punkte und können sie anderen Spielern geben, wenn sie eine Situation, eine Szene besonders cool fanden. Das finde ich eigentlich sehr gelungen, weil dann nicht nur der Spielleiter auf dieser Empore steht und dann unten die Punkte so verteilt. Das ist wahr. Sondern das geht dann mehr in Richtung die Spieler. Ah ja, das fand ich eine schöne Szene. Mussten wir, glaube ich, damals mehrere Male erwähnen, dass es überhaupt geht, denn da muss man sich erstmal dran gewöhnen, ne? Dass man sozusagen darauf achten muss, was der Kollege gerade abzieht. Hey, das war toll, dafür kriegst du hier so einen Punkt. Dazu sei noch generell gesagt, bis wir dann eben, wenn wir dann eben in Richtung Setting gehen. Eins habe ich aber noch für Systemsachen, was sich eher zum Ende hinzieht, sind diese sogenannten Trickserkarten. Ich habe sie bei Friedensbringer, gibt es eine Vorstellung per Video dazu. Das sind also kleine Spielkarten, große Karten eben, die man am Ende des Spielabends ausgibt, wenn man findet, dass ein Spieler besonders sich hervorgebracht hat. Das Interessante an denen ist, die sind wohl auch sehr stark für Cons oder so gedacht. Wenn man die Spieler eh nur einmal sieht, man setzt hin seine Unterschrift drauf und die Spieler können die dann auch bei einem anderen Rollenspiel mit einem anderen Charakter sozusagen wieder einsetzen. Sind also in dem Sinne systemungebundener, weil da stehen dann Dinge drauf wie, du darfst Würfelwurf wiederholen natürlich, aber auch du darfst doppelten Schaden einmal anrichten, man darf das Ergebnis eines Würfelwurfs verdoppeln, halbieren oder auch durchaus so Sachen wie bei Fate, also es gibt die Karte irgendwo, hier muss es sein, dann hast du plötzlich einen beliebigen Gegenstand in der Hand. Also durchaus so, dass du da auch was mehr mitmachen kannst, als nur in die Spielmechanik einzugreifen. Ja, fand ich auch sehr, sehr gelungen. Also unbedingt mal anschauen. Wir haben das unten verlinkt. Eins möchte ich noch sagen zu diesen Punkten und zu diesen Belohnungen, die eben regeltechnisch sind. Ich habe gelesen, und zwar in dem Houses of the Blooded, auch von John Wick, dass in dem System gibt es so Style-Punkte, die so ähnlich laufen wie diese Fate-Punkte. Das heißt, man kann auch die Spielwelt ein bisschen beeinflussen und solche Sachen. Und da wird dann oft gesagt, wie viele Punkte gibst du denn so raus im Spiel? Und dann hört er immer wieder irgendwie so 3 oder 4. Das ist dann relativ wenig. Also eigentlich kann man von diesen Belohnungspunkten ruhig viele rausgeben. Die sind wirklich nicht nur für so ganz besondere Szenen und ich bringe dann einen Würfel raus und das ist so das Highlight. Wick meint, er gibt so 10 bis 12 raus pro Spielabend. Also das Problem ist, so, als so fühlen sich die Spieler vielleicht auch ein bisschen gefordert und ermutigt. Werden vielleicht öfters daran erinnert und gleichzeitig nutzen sie ja auch öfters diese Punkte, weil sie wissen, ich kann leichter welche generieren, denn mein Spielleiter ist etwas offenherziger. Bei Savage Worlds heißt es, die Bennies müssen noch fliegen oder rollen. Irgendwie genau, sowas. Bei den Fate-Punkten gab es auch immer ähnliche. Den, ne? Da, richtig. Die Dinger müssen so hin und her springen die ganze Zeit. Ne? Ich schmeiße die ganze Zeit da rein, weil ich ständig irgendwas erfinde und neu dazu dichte und gleichzeitig folge ich die ganze Zeit mein, wie hießen die da noch? Mein, ja gut, diese negative Aspekte dann, ne? Also ich bin ja, Trinker. Die Aspekte. Ja, das war, okay. Dann folge ich meinen Aspekten, um mehr zu generieren. Okay, das also ruhig einsetzen, das freut die Spieler sehr und ist eigentlich zum Wohle aller, könnte man und ruhig sagen. Darüber nachdenken, diese Punkte vielleicht auch in Systeme einzuführen, in denen sie jetzt nicht von vornherein gedacht sind. Beziehungsweise ja, das ist, bei D&D habt ihr jetzt schon gehört, beziehungsweise vernommen, dass wir damit eigentlich nicht zufrieden sind und die würden wir dann auswegetechnisch schon erweitern. Da müssen wir dann nochmal, glaube ich, gesondert drüber diskutieren, weil ich da zum Beispiel in Bezug auf die Ja-Aber-Regel dann noch die, also da müssen wir nochmal drüber diskutieren. Also wie man sie am besten auch in bestehende Systeme integrieren kann. Vielleicht fallen uns da noch Lösungen ein, die man gut mal rüberbringen kann. Aber nicht jetzt. Okay. Kommen wir dann zur Belohnung im Setting eines Rollenspiels. Patrick, was könnten das zum Beispiel sein? Also fangen wir mal mit dem einfachsten an, Gegenstände. Also irgendwie... Ich dachte jetzt zuerst an Geld. Ist Geld nicht auch ein Gegenstand? Ja, das ist... Karten und so weiter, aber weißt du was, da ist es auch schon drin, wenn er sagt Gegenstände. Ja, ist alles drin. Schachmatz, hast mich erwischt. Ja, aber ich meine... Information nicht vielleicht auch ein Gegenstand? Nein, das kannst du ja nicht anfassen. Wenn es auf Papier steht schon. Davon Nein, aber ich meine, das ist so das Einfachste und Simpleste, was du geben kannst. Interessanter sind natürlich irgendwelche Informationen, irgendwelche Kontakte, die man da hat, sind wahrscheinlich auf Dauer für ein Kampagnenspiel interessanter als die neue Superwaffe. Ja, weil sie einfach neue Plots bieten. Ich wollte sagen, also wir müssen vielleicht weniger über Geld sprechen, denn okay, das kennt jeder, die waffennarrende Shadowrun-Gruppe, die nur darauf wartet, sich neues Gear kaufen zu können und das Arsenal schon in der Hand hat. Ja, die kann ich, glaube ich, immer damit locken, dass ihr Arbeitsauftraggeber sagt, hier so und so viele 1000 Dollar Credits, was auch immer was. Ne? Übergebt ihr. Ja, okay. Und ich würde sagen, für die meisten anderen Systeme, Settings spielt das eigentlich auch eine Rolle. Kann ich die meisten Leute mit Geld bestimmt dazu kriegen. Okay, wie sieht's aus mit Kontakten? Könnte auch eine interessante Belohnung sein. Hatte ich ja eingangs schon erwähnt. Gerade für Leute, die diese soziale Interaktion mehr mögen, also die sich eher aus Kämpfen oder Begegnungen herausreden, anstatt sich herauszuschneiden. Könnte natürlich auch Kontakte sehr interessant sein. Ach, das können ja schon ganze, mal sowas. Können ja ganze Questlinien sein. Ich kann ja immer sagen, dass ich ob das ein Waffenschieber ist oder ein Hehler und der könnte auch theoretisch, kann ich als Spielleiter immer noch missbrauchen als sekundären Questlieferanten. Der könnte auch immer sagen, ja, das Auto, das du da geklaut hast, natürlich nehme ich dir das ab, aber du könntest mir da vielleicht einen Gefallen tun. Okay, was natürlich dabei wichtig ist, es soll natürlich auch eine Belohnung sein. Also, wenn die ganze Gruppe diesen NSC hat, ist es vielleicht nicht ganz so spannend, wie wenn einer eben immer so seinen Kontaktmann das, hat, oder? Das stimmt, das ist natürlich auch interessant, ja. Also, ich erinnere mich an unsere Fantasy-Geschichte, wo einer unserer Spieler eben seinen persönlichen Sidekick hatte, der immer so im Hintergrund blieb. Die Frage ist nur, das ist genau, da kommen wir aber auch direkt zu Fluch und Segen zugleich. Wie mache ich den dann so aktiv, dass der Spieler auch was davon hat? Was ist, wenn ich den Waffenhehler gebe, den Kontakt und der kriegt dann, ob der dann Prozente oder andere oder der kriegt dann Waffen darüber. Ja, aber das muss irgendwas Besonderes haben. Das müssen Sachen sein, die anderen vielleicht nicht so einfach kriegen. Oder vielleicht kriegt er die billiger. Ja, oder der Sidekick, ne, den du genannt hast. Das bringt mir nichts, wenn ich wenn ich weiß, der ist irgendwo immer da, aber der, ja, der muss dann irgendwie auftauchen. Und dann, ne? Ja, das führt uns sozusagen zu dem nächsten Punkt. Nee, das Entscheidende ist ja noch, manche Dinge ergeben sich ja durch die Hintergrundgeschichte eines Charakters, existieren vorher. Die kann man dann belohnen, indem man sie auftaucht, wenn sie gut ausgespielt werden. Das Problem ist ja manchmal, wie kriege ich in einer Situation dann, der hat jetzt gerade irgendeine tolle Aktion gemacht, da kriegst du ja nicht unbedingt immer einen Kontakt hergezaubert, muss man ja vielleicht auch mal sagen. Also nicht aus jeder guten Reaktion. Das ist nicht unbedingt die unmittelbare Belohnung. Ja, genau, richtig. Also sowas kann sich langfristig dann entweder für den Einzelnen ergeben, wobei du dann das Problem hast, wieso macht der die eine Aktion und wieso lernen die anderen den nicht so gut kennen, diesen einen Charakter. Ergibt sich aus dem Hintergrund oder vielleicht zwischen den Abenteuern, wo der eine sagt, ich würde meinen Charakter gerne in die und die Richtung weiterentwickeln, kriegen wir dann nicht irgendwie was gedeichselt sozusagen. Ich finde, sowas muss man dann auch aufgreifen und dann eben solche Kontakte dann als Belohnung für diese Weiterentwicklungsidee zwischen den Abenteuern eher da aufzugreifen. Ja, und mit was dieser Sidekick oder dieser besondere Nichtspielercharakter dann dienen kann, wären zum Beispiel Informationen, die anderen nicht bekommen. Könnte ich wieder ein bisschen Zettelwirtschaft spielen lassen, ja. Zum Beispiel. Und die anderen würden sich natürlich ständig fragen, was kriegt er denn da die ganze Zeit? Genau. Und das ist dann sozusagen seine besondere Belohnung für ihn, weil er eben dem König geholfen hat und nun ist der König, lässt ihn dann unterschwellig dann helfen oder sowas. Also das sind so Belohnungen im Setting. Wobei, wir sollten nur einmal kurz vertiefen. Das ist schon eine interessante Sache, auf die du mich gerade gebracht hast. Bei vielen dieser Sachen, wenn ich darüber genauer nachdenke, wird es immer schwierig, die spezifisch auf einen direkt zu beziehen. Ob der eine sich im Kampf heroisch hervorgetan hat oder beim Rollenspiel sich immer, ob das, ne, wir hatten das gerade beim Kontakt, warum gerade der eine beim magischen Gegenstand, okay, na, da kann ich es wirklich so popelig machen, dass nur der eine, dass ich genau weiß, nur der kann den und den Gegenstand nutzen, aber das ist vielleicht nicht immer das, worauf wir hinaus wollen. Ja, aber ich meine, wir sind ja manchmal dann vielleicht auch nicht materielle Gegen, also was weiß ich, der kann direkt dadurch Zugriff auf bestimmte Ausbildung, also auf bestimmte Sonderfertigkeiten durch besondere Aktionen, weil er dem Schwertmeister aufgefallen ist, der ihm sagt, okay, hier, du kannst das und das von mir lernen sozusagen. Also man muss es ja nicht nur auf Gegenstände und Kontakte so beziehen, sondern eben auch auf Sachen, die dann später Spielwerte verändern. Ich sag dir, das gibt Stress in der Gruppe hier. Der eine hat +1 auf sich Angriff, weil er mal dem und dem geholfen hat und ich hab das nicht. Und ja, du musst natürlich immer für ein Balancing sorgen. Ja, also natürlich. Wenn wir bei Gegenständen sind, um uns nochmal von diesem Balancing wegzubringen, was durchaus noch ein Thema sein kann. Wenn wir bei Gegenständen sind, dann finde ich es eigentlich relativ einfach, die Leute dann zu belohnen, weil du weißt ja in etwa, was die Spieler spielen. Und dann gibst du ihnen natürlich Gegenstände, die ihren Charakter dann entsprechen oder sie eben vervollkommen. Ja, aber möchtest du, dass die anderen, bloß weil die jetzt nicht gerade so eine große Schote gerissen haben, nicht ihre Gegenstände bekommen? Also die bekommen ja auch ihre Belohnung oder ihre neue Ausrüstung irgendwie. Es ist nur die Frage, was ist die besondere Belohnung an dem Gegenstand, den er gerade bekommt? Den muss ich irgendwie trotzdem besonders gestalten. Ja, du musst einfach nur einen Gegenstand dir ausdenken, der perfekt dazu passt. Ich gebe ein Beispiel. Ich habe in meiner Kampagne in Tiefwasser, die ich im Moment über Skype spiele, habe ich einem Schurken eine Kreide gegeben, die überall Türen öffnen kann. Das ist natürlich perfekt für so einen Schurke. Also das ist einfach ein Gegenstand, der hat keinen Wert im Kampf oder so etwas. Also nicht direkt. Das ist ja total overpowered hier. Das ist ne? So, ich gebe noch ein anderes Beispiel. In Play Dirty gibt's die Geschichte von einem Zwerg, der verflucht wurde. Jedes Mal, wenn der redet, fällt er in eine Raserei. So, und jetzt hat der Spielleiter hat ihm dann eine Axt gegeben, die unglaublich mächtig ist, wenn man ein Kommandowort sagt. Das ist so ein Ding, was mit dem Charakterhintergrund spielt. Ich habe automatisch natürlich davon ausgenommen, also angenommen, wenn jetzt sich der bei D&D ist es vielleicht erstmal am einfachsten, der hat jetzt die haben einen Schatz so und so viel Gold, dann kaufen die sich Sachen davon, dann werden die natürlich auch immer Gegenstände kaufen, die Eigenschaften und den Nutzen ihres Charakters fördern. Ob das ein Schurke ist, der gerne Fallen entschärft oder ein Krieger, der einfach nur ein neues Schwert haben möchte. Ja, also da ist immer, da sind aber deine Beispiele in der Hinsicht interessant. Die bewegen sich natürlich ein bisschen von dem regulären Items weg, die man finden kann. Und sind vielleicht auch gerade darauf aus, jetzt vielleicht auch auf den Hintergrund des Charakters einzugehen. Vielleicht beim verfluchten Zwerg, aber bei dem Schurken ist vielleicht nur der einzige. Ja, ich meine, die Kreide, die könntest du auch so drin haben. Die könnte sich auch der Waldläufer kaufen können, der nicht diese tolle Szene gemacht hat. Es geht einfach nur darum, du guckst dir an, was du für Spieler hast, was sie für Charaktere haben, was sie für einen Hintergrund haben, und dann konstruierst du darum eben eine Belohnung. Ja, aber, gucken wir uns, aber das ist doch auch schwierig mittendrin einzubauen. Also warum sollte plötzlich jetzt der nach der tollen Szene, der spielt super gut mit einem NSC, warum sollte der ihm plötzlich dann die Kreide geben? Oder es ist... Ich habe ja nie gesagt, dass diese Belohnung automatisch nach dieser... wir sind ja nicht mehr in dem Bereich System. Also es ist ja nicht so, dass ich ihm dann die Kreide in die Hand gebe, wenn er den Kampf gemeistert hat oder eben das... In welchem Bereich sind wir denn Szene jetzt? Gemacht hat. Wir sind im Bereich Setting. Das heißt, irgendwann bekommen die dann diese Belohnung. Es geht nur darum, anstatt den Leuten nach einem Abenteuerende ihre Erfahrungspunkte zu geben, geht es dann darum, dass sie eben neben diesen Erfahrungspunkten auch noch diese Gegenstände bekommen. Die müssen nicht am selben Abend bekommen, wo die das bekommen haben. Ja, gut. Also, wird es schwierig, womöglich Gegenstände zu finden, die sich noch mit der Hintergrundgeschichte des Charakters in Verbindung bringen lassen. Es geht nicht um die Hintergrundgeschichte. Die Eigenschaften, die Eigenschaften des Charakters. Also was ihn ausmacht. Wenn der Typ zum Beispiel unheimlich viel Glück hat, dann könnte er irgendwie so einen Gegenstand bekommen, der ihm Glück bringt. Und die gibst du ihm dann außerhalb des Settings? Nein, nicht außerhalb des Settings. Des Abenteuers. Du kannst sie doch in die Hintergrundgeschichte verweben. Also ich meine, dafür bist du ja Spielleiter. Der ist so glücklich, der findet den in der nächsten Kiste. Ja, ich weiß. Ja, dummes Beispiel, aber okay, ja, klar. Ja. Also das mit den Gegenständen, muss ich sagen, da bin ich sehr skeptisch. Aber klar, du kannst dir immer solche tollen, einzigartigen Gegenstände einfallen lassen. Aber meine Frage wäre halt immer, du kommst trotzdem aus diesem Balancing raus, wenn ich einzelnen Leuten auf ihre, also maßgeschneiderte Gegenstände auf ihre Charakter gebe. Für Belohnung oder für, weil sie was Tolles gemacht haben. Es kommt darauf an, für was es ist, finde ich. Es ist einfach nur so, oder weil wegen einer tollen Szene bin ich da auch sehr skeptisch. Was mir sehr viel Spaß macht und wo ich auch dann bereit bin, über solche Dinge eher nachzudenken, ist, wenn sie anfangen, den Charakter wirklich weiterzuentwickeln. Also ihnen plötzlich eine neue Richtung geben, plötzlich eine Charaktereigenschaft durch das Abenteuer entstanden ist bei dem Charakter, die sich irgendwie auswirkt. Das sind für mich Dinge, wo ich dann auch mit dem Spieler dann in Absprache überlege, wie kann man dieses Charakterkonzept noch weiter ausüben und was braucht man der Charakter womöglich dafür, um es noch vernünftig ins Spiel reinzubringen. Und wenn er eben dann irgendwie, mir fällt jetzt nichts ein, warum jemand plötzlich so eine Kreide haben sollte, aber keine Ahnung, irgendein Gegenstand braucht oder sinnvoll ist, um diese Rolle noch vernünftiger auszuspielen, diesen Rollenwandel mitzumachen, hätte ich da auch kein Problem damit, sowas zu integrieren, damit das zu ihm passt. Ich habe ja nie gesagt, dass dieser Gegenstand abgegeben werden soll, wenn der Charakter eine tolle Szene hat. Nein, ich glaube, das Nein, hat wir auch, sind da haben schon wir auch okay. so nicht. Ja. Ne, ich wollte es nur nochmal auf den Punkt bringen. Sozusagen. Das kriegen wir nicht weg. Also, wie gesagt, meiner Meinung nach ist das schwierig mit der Balance. Okay, das waren Belohnungen im Rollenspiel. Für die Spieler. Für die Spieler, richtig. Wir Spielleiter kriegen ja maximal ein Feedback und vielleicht die Knabbereien in die nächste Nähe gestellt. Das Feedback ist schon sehr wichtig. Ja. Ich habe aus dem Houses of the Blooded gibt es noch ein noch eine Möglichkeit der Belohnung. Und zwar können die Spieler dem Spielleiter ebenfalls so Style-Punkte geben, also eben diese Fate-Punkte, wenn ein Nichtspielercharakter besonders gut war. Und diese Punkte kann dann der Nichtspielercharakter auch einsetzen. Fand ich als Belohnung für den Spielleiter ganz interessant, weil eigentlich bekommt er ja solche Dinge nicht. Das ist echt nicht schlecht. Gibt's da auch ein System für Spieler untereinander Belohnung oder ist das auch nur Spieler-Spielleiter? Das ist der Spielleiter verteilt die Style-Punkte, ja. Okay. Aber auf das Houses of the Blooded gehen wir bestimmt nochmal ein, weil das würde ich gerne ja, ja, nee, mal spielen. Ich dachte nur, wenn es da ein System gibt, dass die Spieler sich untereinander und den Spielleiter belohnen würden, wäre das ziemlich top. Ich wollte gerade sagen, also die an kurzfristigen Belohnungen und ähnlichem, ich meine, da braucht auch der Spieler hat auch nichts. Komm, da ist Belohnung ist da, das Abenteuer funktioniert und am Ende sagen mir die Leute, es hat ihnen gefallen. Das ist Das braucht man schon. Mehr. Sonst wird man es ja nicht machen, wenn man noch irgendwelche blöden Punkte bräuchte. Mal abgesehen davon, dass man die Werte ja einfach hochschrauben wollte, wenn man. Also, man ist ja eh schon Gott. Ja, ist doch schön. So. Ja, super, das lassen wir mal so stehen. Okay. Bevor wir dann zum Ende kommen, noch einmal kurz ein paar Worte zu unseren Kommentaren. Erstmal für alle reinen Hörer sei nochmal auf die Kommentare von Markus verwiesen zu unserer letzten Episode, der noch einige interessante Hinweise gegeben hat zu den Spielleiter-Tipps von John Tynes. Also ich fahre nicht die Blumen von Markus ein, weil ich bei der Folge ja leider nicht dabei war. Aber ich freue mich natürlich über die durchweg positive Kritik von Clemlor. C, Lemlor, Clem, L-O-R, wie auch immer. Und wir werden versuchen, weiter so zu machen. Ja, vielen Dank für die aufschlussreichen Kommentare. Ja, dann noch gute Besserungswünsche an einen unserer Spieler, und zwar den Christian. Der liegt im Moment im Krankenhaus. Ja, schöne Grüße und gute Besserung von hier aus. Ja, auf jeden Fall. Eine Sache noch. Bei iTunes tauchen ja leider nur die letzten Folgen auf. Ich wage jetzt einfach mal den Aufruf, vielleicht hat jemand eine Idee, ansonsten arbeite ich ja auch dran, dieses Problem zu lösen, aber wahrscheinlich ist das irgendein Problem mit dem Feed, aber wenn jemand da eine Lösung hat und es noch nicht gelöst sein sollte, bis die Folge hier kommt, dann freuen wir uns auch über einen Kommentar. Und bis die nächste Ausgespielt-Folge dann kommt, hören wir uns dann in der nächsten Woche wieder. Genau, dann ist auch schon Oktober. Vielleicht gibt es dann schon die ersten Resultate der Großen Koalition. Der neuen Koalition. Der kleinen, schwarz-gelben, ja. Ja, klein leider ja nicht, ne? In schwarz-gelb haben wir hier in Gelsenkirchen ja schon immer unsere Probleme gehabt. Okay, dann hören wir uns nächste Woche. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.